18. Kapitel von Effi Briest von Theodor Fontane. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Effi war unzufrieden mit sich und freute sich, dass es nunmehr feststand, diese gemeinschaftlichen Ausflüge für die ganze Winterdauer auf sich beruhen zu lassen. Überlegte sie, was während all dieser Wochen und Tage gesprochen, berührt und angedeutet war, so fand sie nichts, um dessen Willen sie sich direkte Vorwürfe zu machen gehabt hätte. Crampas war ein kluger Mann, welterfahren, humoristisch, frei auch im Guten, und es wäre kleinlich und kümmerlich gewesen, wenn sie sich ihm gegenüber aufgesteift und jeden Augenblick die Regeln strengen Anstandes befolgt hätte. Nein, sie konnte sich nicht tadeln, auf seinen Ton eingegangen zu sein, und doch hatte sie ganz leise das Gefühl einer überstandenen Gefahr und beglückwünschte sich, dass das nun alles mutmaßlich hinter ihr läge. Denn an ein häufigeres Sichsehen en famille war wohl nicht zu denken. Das war durch die Crampasschen Hauszustände so gut wie ausgeschlossen, und Begegnungen bei den benachbarten adligen Familien, die freilich für den Winter in Sicht standen, konnten immer nur sehr vereinzelt und sehr flüchtige sein. Effi rechnete sich dies alles mit wachsender Befriedigung heraus und fand schließlich, dass ihr der Verzicht auf das, was sie dem Verkehr mit dem Major verdankte, nicht allzu schwer ankommen würde. Dazu kam noch, dass Innstetten ihr mitteilte, seine Fahrten nach Varzin würden in diesem Jahre fortfallen. Der Fürst gehe nach Friedrichsruh, das ihm immer lieber zu werden scheine. Nach der einen Seite hin bedauere er das, nach der anderen sei es ihm lieb. Er könne sie nun ganz seinem Hause widmen, und wenn es ihr recht wäre, so wollten sie die italienische Reise an der Hand seiner Aufzeichnungen noch einmal durchmachen. Eine solche Rekapitulation sei eigentlich die Hauptsache. Dadurch mache man sich erst alles dauernd zu eigen, und selbst Dinge, die man nur flüchtig gesehen und von denen man kaum wisse, dass man sie in seiner Seele beherberge, kämen einem durch solche nachträglichen Studien erst voll zu Bewusstsein und Besitz. Er führte das noch weiter aus und fügte hinzu, dass ihn Gieshübler, der den ganzen italienischen Stiefel bis Palermo kenne, gebeten habe, mit dabei sein zu dürfen. Effi, der ein ganz gewöhnlicher Plauderabend ohne den italienischen Stiefel, es sollten sogar Fotografien herumgereicht werden, viel, viel lieber gewesen wäre, antwortete mit einer gewissen Gezwungenheit. Innstetten, indessen ganz erfüllt von seinem Plane, merkte nichts und fuhr fort. Natürlich ist nicht bloß Gieshübler zugegen, auch Roswitha und Annie müssen dabei sein, und wenn ich mir dann denke, dass wir den Canal Grande hinauffahren und hören dabei ganz in der Ferne die Gondoliere singen, während drei Schritte vor uns Roswitha sich über Anni beugt und Buhküken von Halberstadt oder so was Ähnliches zum Besten gibt, so können das schöne Winterabende werden, und du sitzest dabei und strickst mir eine große Winterkappe. Was meinst du dazu, Effi? Solche Abende wurden nicht bloß geplant, sie nahmen auch ihren Anfang, und sie würden sich aller Wahrscheinlichkeit nach über viele Wochen hin ausgedehnt haben, wenn nicht der unschuldige, harmlose Gieshübler trotz größter Abgeneigtheit gegen zweideutiges Handeln dennoch im Dienste zweier Herren gestanden hätte. Der eine, dem er diente, war Innstetten, der andere war Crampas, und wenn er der innstettischen Aufforderungen zu den italienischen Abenden schon um Effis Willen auch mit aufrichtigster Freude Folge leistete, so war die Freude, mit der er Crampas gehorchte, doch eine noch größere. Nach einem Crampasschen Plane nämlich sollte noch vor Weihnachten ein Schritt vom Wege aufgeführt werden. Und als man vor dem dritten italienischen Abend stand, nahm Gieshübler die Gelegenheit wahr, mit Effi, die die Rolle der Ella spielen sollte, darüber zu sprechen. Effi war wie elektrisiert. Was wollten Padua, Vicenza daneben bedeuten? Effi war nicht für Aufgewärmtheiten. Frisches war es, wonach sie sich sehnte, Wechsel der Dinge. Aber als ob eine Stimme ihr zugerufen hätte, sieh dich vor, so fragte sie doch inmitten ihrer freudigen Erregung, ist es der Major, der den Plan aufgebracht hat? Ja, Sie wissen, gnädigste Frau, dass er einstimmig in das Vergnügungskomitee gewählt wurde. Wir dürfen uns endlich einen hübschen Winter in der Ressource versprechen. Er ist ja wie geschaffen dazu. Und wird er auch mitspielen? Nein, das hat er abgelehnt. Ich muss sagen, leider. Denn er kann ja alles und würde den Arthur von Schmettwitz ganz vorzüglich geben. Er hat nur die Regie übernommen. Desto schlimmer. Desto schlimmer? Wiederholte Gieshübler. Oh, das dürfen Sie nicht so feierlich nehmen. Das ist nur so eine Redensart, die eigentlich das Gegenteil bedeutet. Auf der anderen Seite freilich, der Major hat so was Gewaltsames. Er nimmt einem die Dinge gern über den Kopf fort. Und man muss dann spielen, wie er will und nicht, wie man selber will. Sie sprach noch so weiter und verwickelte sich immer mehr in Widersprüche. Der Schritt vom Wege kam wirklich zustande, und gerade weil man nur noch gute 14 Tage hatte, die letzte Woche vor Weihnachten war ausgeschlossen, so strengte sich alles an und es ging vorzüglich. Die Mitspielenden, vor allem Effi, ernteten reichen Beifall. Crampas hatte sich wirklich mit der Regie begnügt, und so streng er gegen alle anderen war, so wenig hatte er auf den Proben in Effis Spiel hineingeredet. Entweder waren ihm von Seiten Gieshüblers Mitteilungen über das mit Effi gehabte Gespräch gemacht worden, oder er hatte es aus sich selber bemerkt, dass Effi beflissen war, sich von ihm zurückzuziehen. Und er war klug und Frauenkenner genug, um den natürlichen Entwicklungsgang, den er nach seinen Erfahrungen nur zu gut kannte, nicht zu stören. Am Theaterabend in der Ressource trennte man sich spät, und Mitternacht war vorüber, als Innstetten und Effi wieder zu Hause bei sich eintrafen. Johanna war noch auf, um behilflich zu sein, und Innstetten, der auf seine junge Frau nicht wenig eitel war, erzählte Johanna, wie reizend die gnädige Frau ausgesehen und wie gut sie gespielt habe. Schade, dass er nicht vorher daran gedacht, Christel und sie selber und auch die alte Unke, die Kruse, hätten von der Musikgalerie her sehr gut zusehen können. Es seien viele da gewesen. Dann ging Johanna, und Effi, die müde war, legte sich nieder. Innstetten aber, der noch plaudern wollte, schob einen Stuhl heran und setzte sich an das Bett seiner Frau, die sie freundlich ansehend und ihre Hand in der seinen haltend. Ja, Effi, das war ein hübscher Abend. Ich habe mich amüsiert über das hübsche Stück und denke dir, der Dichter ist ein Kammergerichtsrat, eigentlich kaum zu glauben, und noch dazu aus Königsberg. Aber worüber ich mich am meisten gefreut, das war doch meine entzückende kleine Frau, die allen die Köpfe verdreht hat. Ach, Gerd, sprich nicht so, ich bin schon gerade eitel genug. Eitel genug, das wird wohl richtig sein, aber doch lange nicht so eitel wie die anderen. Und das ist zu deinen sieben Schönheiten. Sieben Schönheiten haben alle. Ich habe mich auch bloß versprochen, du kannst die Zahl gut mit sich selbst multiplizieren. Wie galant du bist, Geert. Wenn ich dich nicht kennte, könnte ich mich fürchten. Oder lauert wirklich was dahinter? Hast du ein schlechtes Gewissen? Selber hinter der Tür gestanden? Ach, Geert, ich ängstige mich wirklich. Und sie richtete sich im Bett in die Höhe und sah ihn starr an. Soll ich noch nach Johanna klingeln, dass sie uns Tee bringt? Du hast es so gern vor dem Schlafengehen. Er küsste ihr die Hand. Nein, Effi, nach Mitternacht kann auch der Kaiser keine Tasse Tee mehr verlangen, und du weißt, ich mag die Leute nicht mehr in Anspruch nehmen als nötig. Nein, ich will nichts als dich ansehen und mich freuen, dass ich dich habe. So manchmal empfindet man's doch stärker, welchen Schatz man hat. Du könntest ja auch so sein wie die arme Frau Crampas. Das ist eine schreckliche Frau, gegen keinen freundlich, und dich hätte sie vom Erdboden vertilgen mögen. Ach, ich bitte dich, Geert, das bildest du dir wieder ein. Die arme Frau, mir ist nichts aufgefallen. Weil du für derlei keine Augen hast. Aber es war so, wie ich dir sage. Und der arme Crampas war wie befangen dadurch und mied dich immer und sah dich kaum an. Was doch ganz unnatürlich ist. Denn erstens ist er überhaupt ein Damenmann und nun gar Damen wie du. Das ist seine besondere Passion. Und ich wette auch, dass es keiner besser weiß als meine kleine Frau selber. Wenn ich daran denke, wie, pardon, das Geschnatter hin und her ging, wenn er morgens in die Veranda kam oder wenn wir am Strande ritten oder auf der Mole spazieren gingen. Es ist, wie ich dir sage, er traute sich heute nicht, er fürchtete sich vor seiner Frau. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Die Majorin ist so etwas wie unsere Frau Kruse, und wenn ich zwischen beiden wählen müsste, ich wüsste nicht wen. Ich wüsste es schon. Es ist doch ein Unterschied zwischen den beiden. Die arme Majorin ist unglücklich, die Kruse ist unheimlich. Und da bist du doch mehr für das Unglückliche, ganz entschieden. Nun höre, das ist Geschmackssache. Man merkt, dass du noch nicht unglücklich warst. Übrigens hat Crampas ein Talent, die arme Frau zu eskamotieren. Er erfindet immer etwas, sie zu Hause zu lassen. Aber heute war sie doch da. Ja, heute, da ging es nicht anders. Aber ich habe mit ihm eine Partie zu Oberförster Ring verabredet. Er, Gieshübler und der Pastor auf den dritten Feiertag. Und da hättest du sehen sollen, mit welcher Geschicklichkeit er bewies, dass sie, die Frau, zu Hause bleiben müsse. Sind es denn nur Herren? O, bewahre, da würde ich mich auch bedanken. Du bist mit dabei und noch zwei, drei andere Damen, die von den Gütern ungerechnet. Aber dann ist es doch auch hässlich von ihm, ich meine von Crampas, und sowas bestraft sich immer. Ja, mal kommt es, aber ich glaube, unser Freund hält zu denen, die sich über das, was kommt, keine grauen Haare wachsen lassen. Hältst du ihn für schlecht? Nein, für schlecht nicht, beinahe im Gegenteil. Jedenfalls hat er gute Seiten. Aber er ist so ein halber Pole, kein rechter Verlass, eigentlich in nichts, am wenigsten mit Frauen. Eine Spielernatur. Er spielt nicht am Spieltisch, aber er hasardiert im Leben in einem fort, und man muss ihm auf die Finger sehen. Es ist mir doch lieb, dass du mir das sagst. Ich werde mich vorsehen mit ihm. Das tu, aber nicht zu sehr. Dann hilft es nichts. Unbefangenheit ist immer das Beste. Und natürlich das Allerbeste ist Charakter und Festigkeit. Und, wenn ich solch steifleinenes Wort brauchen darf, eine reine Seele. Sie sah ihn groß an. Dann sagte sie, ja, gewiss. Aber nun sprich nicht mehr, und noch dazu lauter Dinge, die mich nicht recht froh machen können. Weißt du, mir ist, als hörte ich oben das Tanzen. Sonderbar, dass es immer wieder kommt. Ich dachte, du hättest mit dem allem nur so gespaßt. Das will ich doch nicht sagen, Effi. Aber so oder so, man muss nur in Ordnung sein und sich nicht zu fürchten brauchen. Effi nickte und dachte mit einem Male wieder an die Worte, die ihr Crampas über ihren Mann als Erzieher gesagt hatte. Der heilige Abend kam und verging ähnlich wie das Jahr vorher. Aus Hohen Cremmen kamen Geschenke und Briefe. Gieshübler war mit einem Huldigungsvers zur Stelle und Vetter Briest sandte eine Karte. Schneelandschaft mit Telegrafenstangen, auf deren Draht geduckt ein Vögelchen saß. Auch für Anni war aufgebaut, ein Baum mit Lichtern, und das Kind griff mit seinen Händchen danach. Innstetten, unbefangen und heiter, schien sich seines häuslichen Glücks zu freuen und beschäftigte sich viel mit dem Kinde. Roswitha war erstaunt, den gnädigen Herrn so zärtlich und zugleich so aufgeräumt zu sehen. Auch Effi sprach viel und lachte viel, es kam ihr aber nicht aus innerster Seele. Sie fühlte sich bedrückt und wusste nur nicht, wen sie dafür verantwortlich machen sollte, Innstetten oder sich selber. Von Crampas war kein Weihnachtsgruß eingetroffen. Eigentlich war es ihr lieb, aber auch wieder nicht. Seine Huldigungen erfüllten sie mit einem gewissen Bangen und seine Gleichgültigkeiten verstimmten sie. Sie sah ein, es war nicht alles so, wie es sein sollte. »Du bist so unruhig«, sagte Innstetten nach einer Weile. »Ja, alle Welt hat es so gut mit mir gemeint, am meisten du. Das bedrückt mich, weil ich fühle, dass ich es nicht verdiene.« »Damit darf man sich nicht quälen, Effi. Zuletzt ist es doch so. Was man empfängt, das hat man auch verdient.« Effi hörte scharf hin, und ihr schlechtes Gewissen ließ sie sich selber fragen, ob er das absichtlich in so zweideutiger Form gesagt habe. Spät gegen Abend kam Pastor Lindequist, um zu gratulieren und noch wegen der Partie nach der Oberförsterei Uwagler hin anzufragen, die natürlich eine Schlittenpartie werden müsse. Crampas habe ihm einen Platz in seinem Schlitten angeboten, aber weder der Major noch sein Bursche, der wie alles auch das Kutschieren übernehmen solle, kenne den Weg, und so würde es sich vielleicht empfehlen, die Fahrt gemeinschaftlich zu machen, wobei dann der landrätliche Schlitten die Tät zu nehmen und der Crampasche zu folgen hätte. Wahrscheinlich auch der Gieshüblersche, denn mit der Wegkenntnis Mirambos, dem sich unerklärlicherweise Freund Alonso, der doch sonst so vorsichtig, anvertrauen wolle, stehe es wahrscheinlich noch schlechter als mit der des sommersprossigen Treptower Ulanen. Innstetten, den diese kleinen Verlegenheiten erheiterten, war mit Lindequists Vorschlage durchaus einverstanden und ordnete die Sache dahin, dass er pünktlich um 2 Uhr über den Marktplatz fahren und ohne alles Säumen die Führung des Zuges in die Hand nehmen werde. Nach diesem Übereinkommen wurde denn auch verfahren, und als Innstetten Punkt 2 Uhr den Marktplatz passierte, grüßte Crampas zunächst von seinem Schlitten aus zu Effi hinüber und schloss sich dann dem Innstettenschen an. Der Pastor saß neben ihm, Gieshüblers Schlitten mit Gieshübler selbst und Dr. Hannemann folgte, jener in einem eleganten Büffelrock mit Marderbesatz, dieser in einem Bärenpelz, dem man ansah, dass er wenigstens 30 Dienstjahre zählte. Hannemann war nämlich in seiner Jugend Schiffschirurgus auf einem Grönlandfahrer gewesen. Mirambo saß vorn, etwas aufgeregt wegen Unkenntnis im Kutschieren, ganz wie Lindequist vermutet hatte. Schon nach 2 Minuten war man an Utpatels Mühle vorbei. Zwischen Kessin und Uvagla, wo der Sage nach ein Wendentempel gestanden, lag ein nur etwa 1000 Schritt breiter, aber wohl 1,5 Meilen langer Waldstreifen, der an seiner rechten Längsseite das Meer, an seiner linken bis weit an den Horizont hin ein großes, überaus fruchtbares und gut angebautes Stück Land hatte. Hier an der Binnenseite flogen jetzt die 3 Schlitten hin, in einiger Entfernung ein paar alte Kutschwagen vor sich, in denen, aller Wahrscheinlichkeit nach, andere nach der Oberförsterei hin eingeladene Gäste saßen. Einer dieser Wagen war an seinen altmodisch hohen Rädern deutlich zu erkennen. Es war der Papenhagensche, natürlich. Güldenklee galt als der beste Redner des Kreises, noch besser als Borke, ja, selbst besser als Grasenapp und durfte bei Festlichkeiten nicht leicht fehlen. Die Fahrt ging rasch, auch die herrschaftlichen Kutscher strengten sich an und wollten sich nicht überholen lassen, so dass man schon um 3 vor der Oberförsterei hielt. Ring, ein stattlicher, militärisch dreinschauender Herr von Mitte 50, der den ersten Feldzug in Schleswig noch unter Wrangel und Bonin mitgemacht und sich bei der Erstürmung des Danewerks ausgezeichnet hatte, stand in der Tür und empfing seine Gäste, die, nachdem sie abgelegt und die Frau des Hauses begrüßt hatten, zunächst vor einem langgedeckten Kaffeetische Platz nahmen, auf dem kunstvoll aufgeschichtete Kuchenpyramiden standen. Die Oberförsterin, eine von Natur sehr ängstliche, zumindest aber sehr befangene Frau, zeigte sich auch als Wirtin so, was den überaus eitlen Oberförster, der für Sicherheit und Schneidigkeit war, ganz augenscheinlich verdroß. Zum Glück kam sein Unmut zu keinem Ausbruch, denn von dem, was seine Frau vermissen ließ, hatten seine Töchter desto mehr, bildhübsche Backfische von 14 und 13, die ganz nach dem Vater schlugen, besonders die ältere, Cora, kokettierte sofort mit Innstetten und Crampas, und beide gingen auch darauf ein. Effi ärgerte sich darüber und schämte sich dann wieder, dass sie sich geärgert habe. Sie saß neben Sidonio von Grasenapp und sagte, »Sonderbar, so bin ich auch gewesen, als ich 14 war.« Effi rechnete darauf, dass Sidonie dies bestreiten oder doch wenigstens Einschränkungen machen würde. Stattdessen sagte diese, »Das kann ich mir denken.« »Und wie der Vater sie verzieht,« fuhr Effi halb verlegen und nur, um noch was zu sagen, fort. Sidonie nickte, »Da liegt es, keine Zucht, das ist die Signatur unserer Zeit.« Effi brach nun ab. Der Kaffee war bald genommen und man stand auf, um noch einen halbstündigen Spaziergang in den umliegenden Wald zu machen, zunächst auf ein Gehege zu, drin wild eingezäunt war. Cora öffnete das Gatter und kaum, dass sie eingetreten, so kamen auch schon die Rehe auf sie zu. Sie war eigentlich reizend, ganz wie ein Märchen. Aber die Eitelkeit des jungen Dinges, das sich bewusst war, ein lebendes Bild zu stellen, ließ doch einen reinen Eindruck nicht aufkommen, am wenigsten bei Effi. »Nein«, sagte sie sich zu sich selber, »so bin ich doch nicht gewesen. Vielleicht hat es mir auch an Zucht gefehlt, wie diese furchtbare Sidonie mir eben andeutete, vielleicht auch anderes noch. Man war zu Hause zu gütig gegen mich, man liebte mich zu sehr. Aber das darf ich doch wohl sagen, ich habe mich nie geziert. Das war immer Huldas Sache. Darum gefiel sie mir auch nicht, als ich diesen Sommer sie wieder sah.« Auf dem Rückwege vom Walde nach der Oberförsterei begann es zu schneien. Crampas gesellte sich zu Effi und sprach ihr sein Bedauern aus, daß er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, sie zu begrüßen. Zugleich wies er auf die großen, schweren Schneeflocken, die fielen, und sagte: Wenn das so weitergeht, so schneien wir hier ein. Das wäre nicht das Schlimmste. Mit dem Eingeschneitwerden verbinde ich von langer Zeit her eine freundliche Vorstellung, eine Vorstellung von Schutz und Beistand. Das ist mir neu, meine gnädigste Frau. Ja, fuhr Effi fort und versuchte zu lachen. Mit den Vorstellungen ist es ein eigen Ding, und man macht sie sich nicht bloß nach dem, was man persönlich erfahren hat, auch nach dem, was man irgendwo gehört oder ganz zufällig weiß. Sie sind so belesen, Major, aber mit einem Gedichte, freilich keinem heinischen, keinem Seegespenst und keinem Fitzliputzli, bin ich Ihnen, wie mir scheint, doch voraus. Dies Gedicht heißt »Die Gottesmauer«, und ich habe es bei unserem hohen Cremmener Pastor vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ganz klein war, auswendig gelernt. »Gottesmauer«, wiederholte Crampas, »ein hübscher Titel. Und wie verhält es sich damit?« »Eine kleine Geschichte, nur ganz kurz. Da war irgendwo Krieg, ein Winterfeldzug, und eine alte Witwe, die sich vor dem Feinde mächtig fürchtete, betete zu Gott, er möge doch eine Mauer um sie bauen, um sie vor dem Landesfeinde zu schützen. Und da ließ Gott das Haus einschneien, und der Feind zog daran vorüber.« Crampas war sichtlich betroffen und wechselte das Gespräch. Als es dunkelte, waren alle wieder in der Oberförsterei zurück. Ende des 18. Kapitels.